50 languages. 66. 66. Possessivpronomen 1. Possessivpronomen 1. Ich, mein. Ich, mein. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Ich finde meine Fahrkarte nicht. Du, dein. Du, dein. Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deinen Schlüssel gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Hast du deine Fahrkarte gefunden? Er, sein. Er, sein. Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Weißt du, wo sein Schlüssel ist? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? Sie, ihr. Sie, ihr. Ihr Geld ist weg. Ihr Geld ist weg. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. Wir, unser. Wir, unser. Unser Opa ist krank. Unser Opa ist krank. Unsere Oma ist gesund. Unsere Oma ist gesund. Ihr, euer. Ihr, euer. Kinder, wo ist euer Vati? Kinder, wo ist euer Vati? Kinder, wo ist eure Mutti? Kinder, wo ist eure Mutti?